Bruder, sagte Columba und schenkte ihm Kaffee ein, hast du gehört, dass vergangene Nacht Carlo Battista Pietri am Sumpffieber gestorben ist? Wer ist dieser Pietri? Ein Bewohner unseres Dorfes. Der Mann von jener Maddalena, die das Notizbuch unseres sterbenden Vaters in Empfang genommen hat. Sie hat mich gebeten, zur Totenwache zu kommen und etwas zu singen. Auch ihr müsst hinkommen, Bruder. Die Leute sind unsere Nachbarn. Und in einem so kleinen Ort wie Pietranera darf man sich der üblichen Höflichkeit nicht entziehen. Ach, zum Teufel mit deiner Totenwache, Columba. Es missfällt mir im höchsten Grade, dass meine Schwester sich vor aller Welt als visionäre Dichterin produzieren soll. Auch so, erwiderte Columba. Jedes Volk hat seine besondere Art, die Toten zu ehren. Der Vocero, die Totenklage, stammt von unseren frühesten Vorfahren und wir müssen den uralten Brauch respektieren. Maddalena hat keine Begabung dafür. Und die alte Fiodespina, die beste Voceratrice der Gegend, ist krank. Irgendjemand aber muss da sein, das Totenlied vorzutragen. Glaubst du, dass Carlo Battista den Weg in die andere Welt nicht finden würde, wenn an seiner Bahre keine schlechten Verse gesungen würden? Geh zur Totenwache, wenn du willst. Ich komme mit, wenn du es für unerlässlich hältst. Aber stell dich nicht mit solcher theatralischen Inspiration zur Schau. Das ist in deinem Alter sehr unpassend. Ich bitte dich, es nicht zu tun, Schwester. Lieber Bruder, ich habe es versprochen. Es ist in unserem Lande so der Brauch. Und ich bin die Einzige, die die Fähigkeit dazu hat. Ein höchst törichter Brauch. Ich selbst leide ja sehr bei solchem Klagelied. Es gemahnt mich tief an unsere eigene Trauer. Morgen werde ich sicherlich ganz krank davon sein, aber es geht nun einmal nicht anders. Deshalb erlaubt es mir, Bruder. Habt ihr mich nicht neulich in Ajaccio selbst aufgefordert, ein solches Lied zu improvisieren, nur um dem englischen Fräulein damit eine Unterhaltung zu bieten? Warum sollte ich es also jetzt nicht für diese armen Leute tun, die mir sehr dankbar dafür sein werden und denen es helfen wird, ihr Leid zu ertragen? Na, so tu, wie du willst. Vielleicht hast du deinen Vocero gar schon fertig und möchtest ihn nicht umsonst gedichtet haben. Nein, solches Lied könnte ich niemals vorher dichten, Bruder. Ich stelle mich neben den Toten, sehe ihn fest an und versetze mich ins Gefühl der Hinterbliebenen. Dann kommen mir Tränen in die Augen und ich singe, was der Geist mir eingibt. All dies wurde mit solcher Einfachheit ausgesprochen, dass es ganz unmöglich gewesen wäre, bei Signorina Columba auch nur die geringste poetische Eitelkeit zu vermuten. Orso verzichtete auf jeden weiteren Widerstand und begab sich mit seiner Schwester in das Haus der Pietri. In einem geräumigen Zimmer lag der Tote, mit enthülltem Gesicht, auf einen Tisch gebettet. Türen und Fenster standen weit offen, um den Tisch herum brannten mehrere Kerzen. Zu Häupten des Verstorbenen stand die Witwe, hinter ihr zahlreiche Frauen des Dorfes. Den anderen Teil des Raumes nahmen die Männer ein, aufrecht stehend, entblößten Kopfes, die Augen auf den Leichnam geheftet, in tiefer Schweigsamkeit. Jeder Ankommende trat an den Tisch heran, küsste den Toten, machte der Witwe und ihrem Sohne ein Zeichen der Ehrerbietung und nahm dann wortlos seinen Platz im Kreise ein. Nur von Zeit zu Zeit brach einer der Anwesenden das feierliche Schweigen, um ein paar Worte an den Verstorbenen zu richten. »Warum hast du deine gute Frau verlassen?« sagte eine grauhaarige Nachbarin. »Hat sie nicht gut für dich gesorgt? Hat sie es jemals an Liebe fehlen lassen? Wenn du noch einen Monat gewartet hättest, so würde deine Schwiegertochter dich mit einem Enkelkinde erfreut haben.« Ein hochgewachsener junger Mann, der Sohn Pietris, drückte die kalte Hand seines Vaters und rief, »Oh, warum bist du nicht von Mörderhand gefallen? Dann wäre es uns vergönnt gewesen, Rache zu üben für deinen Tod.« Dies waren die ersten Worte, die Orso bei seinem und Columbas Eintreten vernahm. Ein Murmeln erwartungsvoller Neugier lief durch die Reihen, als man die Geschwister ankommen sah. Columba küsste die Witwe, nahm eine ihrer Hände, senkte die Augen und verblieb eine Zeit lang in andächtiger Sammlung. Dann warf sie ihren Schleier zurück, sah den Toten starr an und, nunmehr über ihn gebeugt, Beinahe ebenso bleich wie er selbst, begann sie. Gott sei deiner Seele gnädig. Carlo Battista. Leben ist Leiden. Du gehst in ein Land, das keine Leiden kennt. Nicht der Sichel bedarfst du mehr und nicht der schweren Hacke. Jeder Tag hinfort wird dir ein Sonntag sein. Und dein Sohn betreut jetzt dein irdisches Haus. Eine hohe Eiche sah ich fallen, ausgedörrt war sie vom heißen Südwind, und ich glaubte, sie sei tot. Doch als ich desselben Weges wiederkam, sah ich, dass der Wurzel schon ein junges Reis entsprossen war. Und der Spross ward bald zum Baume, unter dessen starken Zweigen, unter dessen dichtem Laube du in Frieden ausruhen mögest, Maddalena, träumend von der Eiche, die dir einst dein Glück war. Jetzt begann Maddalena laut zu schluchzen. Und zwei oder drei Männer, die bei gegebener Gelegenheit so kaltblütig auf Menschen geschossen hätten wie auf Rebhühner, wischten sich dicke Tränen von ihren gebräunten Wangen. Colomba fuhr noch eine Weile in dieser Weise fort, bald den Verstorbenen, bald seine Familie anredend, dann wieder, im Stil der in diesen Trauergesängen üblichen Dramatisierung, den Toten selber reden lassend, um seine Verwandten und Freunde zu trösten oder ihnen Ratschläge zu erteilen. Je tiefer die Inspiration sie ergriff, umso mehr verklärte sich ihre Miene. Ihr Gesicht erglühte in fiebrigem Glanz und Feuer sprühte aus den weit aufgerissenen Augen. In dieser Vergeistigung glich sie einer Wahrsagerin aus alter heidnischer Zeit. Die sie umgebende Menge verhielt sich totenstill. Nur dann und wann entrang ein Seufzer sich einer keuchenden Brust. Selbst Orso, so wenig er für diese wilde Art von Poesie empfänglich war, fühlte sich von der allgemeinen Erregung ergriffen. In einen dunklen Winkel zurückgezogen, vergoss er Tränen, die nicht minder bitter waren als die des jungen Pietri. Plötzlich lief eine Bewegung durch die Reihen. Der Kreis öffnete sich und mehrere neue Gäste traten ein. Der Eifer, mit dem man ihnen Platz machte, ließ erkennen, dass es hier um Personen von Rang handelte, deren Erscheinen dem Hause zur Ehre gereichen musste. Der zuerst Eingetretene mochte ungefähr 40 Jahre alt sein. Seine schwarze Kleidung, die Rosette im Knopfloch, die selbstbewusste Miene ließen in ihm den Präfekten vermuten. Ihm folgte ein gebückter Greis mit galligem Teint, unter dessen dunkelgrünen Brillengläsern scheue, listige Blicke hervorglommen. Dem Präfekten ängstlich zur Seite bleibend, schien er sich im Schatten des hohen Beamten verbergen zu wollen. Hinter ihm tauchten zwei bärtige, sonnenverbrannte junge Männer auf. In ihrer hochfahrenden, anmaßenden Haltung äußerte sich eine impertinente Neugier. Orso hatte in der langen Zeit seiner Abwesenheit die Gesichter des Heimatdorfes fast ganz vergessen, aber der grünbebrillte Greis weckte unliebsame Erinnerungen wieder auf. Es war der Advokat Baricini, der Amtmann von Pietranera, der mit seinen beiden Söhnen kam, um dem Präfekten das interessante Schauspiel eines Vocero zu bieten. Es wäre schwer zu sagen, was in diesem Augenblick in Orsos Seele vorging. Die Gegenwart des verschlagenen Feindes, seines ermordeten Vaters, verursachte ihm eine Art Grauen, und mehr als sonst fühlte er sich einem Argwohn zugänglich, den er bisher bekämpft hatte. Als Colomba den Mann erblickte, dem sie ewigen Hass zugeschworen hatte, nahm ihr Gesicht einen unheimlichen Ausdruck an. Sie erbleichte, ihre Stimme wurde rau, die Worte erstarben ihr auf den Lippen. Dann, sich aufraffend, fuhr sie mit verdoppelter Heftigkeit fort. Wenn vor seinem leeren Neste traurig sind der edle Sperber, kommen Stare angeflattert und verhöhnen seinen Schmerz. Bei dieser Stelle vernahm man ein ersticktes Lachen. Es waren die beiden neu angekommenen jungen Leute, denen das dichterische Bild wohl allzu gewagt schien. Doch der Sperber hebt die Flügel und in Blut wird er den Schnabel tauchen. Deinem Tode, Carlo, brauchen keine Tränen mehr zu fließen. Wohlbetagt und fromm entschliefst du sanft im Schoße der Familie. Eine andere Weise aber klagt noch um den heißgeliebten Vater, der, von Mörderhand gefallen, rot mit Blut den Rasen färbte. Aber diesen edlen Blutstrom hat die Weise aufgefangen. Auf Pietranera hat sie dieses Blutes Fluch ergossen, dass das Dorf gebrandmarkt bleibe, bis durch schuldiges Blut des edlen Blutes letzte Spur getilgt sei. Als sie ihren Gesang vollendet hatte, ließ Colomba sich auf einen Stuhl sinken, zog ihren Schleier über das Gesicht und man hörte sie schluchzen. Weinende Frauen beeiferten sich um sie. Einige Männer warfen wilde Blicke auf Barricini und seine Söhne. Und aus dem Gemurmel verwitterter Graubärte war, in Bezug auf das Erscheinen der feindlichen Familie, das Wort Skandal herauszuhören. Der Sohn des Verstorbenen drängte sich durch die Menge. Er schien den Amtmann bitten zu wollen, sich unverzüglich zu entfernen. Aber dieser wartete die Aufforderung nicht ab. Schon hatte er mit seinen beiden Söhnen die Tür erreicht und alsbald befanden sich alle drei auf der Straße. Der Präfekt, nachdem er einige Worte des Beileids an den jungen Pietri gerichtet, folgte ihnen sogleich. Orso trat auf seine Schwester zu, ergriff ihren Arm und zog sie mit sich fort. »Begleitet die beiden«, rief der junge Pietri einigen Freunden zu. »Sorgt dafür, dass ihnen nichts geschehe.« Zwei oder drei junge Leute steckten rasch ihren Dolch in den linken Rockärmel und begleiteten die Geschwister bis zur Tür ihres Hauses. Colomba, völlig erschöpft, schwer atmend, vermochte lange kein Wort hervorzubringen. Sie lehnte ihren Kopf auf die Schulter ihres Bruders und hielt sich krampfhaft an ihn festgeklammert. Obwohl mit dem leidenschaftlichen Ausbruch des Schlusses ihrer Improvisation wenig einverstanden, war Orso doch allzu besorgt um sie, als dass er ihr irgendwelche Vorwürfe gemacht hätte. Schweigend wartete er auf das Ende der nervösen Krise, von der die Schwester befallen schien, als plötzlich an die Zimmertür geklopft wurde und ganz verstört Saveria, die Magd, eintrat, um zu melden, der Herr Präfekt. Bei diesem Namen erhob sich, alle Schwachheit mit einem Ruck abschüttelnd, Colomba. Sie lehnte sich an den Stuhl, der unter ihrer Hand sichtbar erzitterte, und sah dem Besucher aufrecht entgegen. Der Präfekt begann mit einigen konventionellen Entschuldigungen wegen der ungebührlichen Stunde seines Besuches. Er beklagte die bedauernswerte Signorina Colomba, sprach von der Gefahr allzu starker seelischer Erregungen, tadelte diese Art des Totenkultes, die, je größer das visionäre Talent der Dichterin sei, auf die Anwesenden nur umso peinlicher wirke, und ließ geschickt einen leichten Einwand gegen die Tendenz der Schlussverse einfließen. Dann, in eine andere Tonart übergehend, sagte er, »Monsieur de la Rebia, ich bin von Ihren englischen Freunden beauftragt, Ihnen viele Grüße zu bestellen. Miss Neville lässt sich Ihrer Schwester freundschaftlich empfehlen, und Ihnen habe ich einen Brief von ihr zu übergeben.« »Einen Brief von Miss Neville?« rief Orso. »Leider habe ich ihn nicht bei mir, aber in 5 Minuten werden Sie ihn haben.« Miss Nevilles Vater ist sehr leidend gewesen. Einen Augenblick hatten wir gefürchtet, er sei von unserem bösartigen Fieber erfasst worden. Glücklicherweise befindet er sich jetzt außer jeder Gefahr, wovon Sie sich vermutlich bald durch den Augenschein überzeugen werden. Miss Neville hat wohl große Angst ausgestanden. Zum Glück hat sie die Gefahr erst erkannt, als sie vorüber war. Monsieur de la Rebia, Miss Neville hat mir viel von Ihnen und von Mademoiselle Colomba erzählt. Orso verbeugte sich. Sie hegt große Sympathie für sie beide. Unter einem anmutigen Äußeren, unter dem Schein der Oberflächlichkeit, verbirgt sie einen ungemein scharfen Verstand. Ja, sie ist eine bezaubernde junge Dame, bestätigte Orso. Fast auf die Anregung eben dieser Dame komme ich zu Ihnen, Monsieur. Niemand kennt besser als ich jene fatale Sache, deren ich am liebsten Ihnen gegenüber gar keine Erwähnung tun möchte. Da aber Monsieur Barricini noch Amtmann von Pietranera ist und ich der Präfekt dieses Departements, so konnte ich gewisse Verdächtigungen nicht unbeachtet lassen, von denen, soweit ich unterrichtet bin, einige unkluge Personen Ihnen Mitteilung gemacht haben und die Sie, ich weiß es, mit der Entrüstung zurückgewiesen haben, die man von Ihrer Stellung und Ihrem Charakter erwarten durfte. Colomba, sagte auf seinem Stuhl hin und her rückend Orso, du bist müde und solltest dich zur Ruhe begeben. Colomba machte eine verneinende Gebärde. Sie hatte ihre gewöhnliche Sicherheit wieder gewonnen und richtete glühende Blicke auf den Präfekten. Monsieur Barricini, fuhr dieser fort, hegt den lebhaften Wunsch, dass die Feindseligkeit, das heißt die zwischen Ihnen leider waltende Unklarheit, aufhören möge. Und für mich wäre es eine große Freude, wenn Sie mit ihm Beziehungen anzuknüpfen geneigt wären, wie Sie unter Leuten, die berufen sind, einander zu achten, normalerweise bestehen sollten. Herr Präfekt, erwiderte Orson mit erregter Stimme, ich habe den Advokaten Baricini nie beschuldigt, meinen Vater ermordet zu haben. Aber er hat eine Handlung begangen, die mich stets verhindern wird, irgendeine Beziehung zu ihm zu unterhalten. Er hat dem Staatsanwalt einen Drohbrief mit der Unterschrift eines gewissen Banditen übergeben, einen Brief, dessen Urheberschaft er in versteckter Weise meinem Vater zugeschoben hat. Vermutlich ist dieser Brief die indirekte Ursache seines Todes gewesen. Der Präfekt bedachte sich einen Augenblick, dann sagte er, dass Ihr Vater, hingerissen von der Lebhaftigkeit seines Charakters, es im Laufe der Prozessverhandlungen über jenen Mühlbach-Konflikt für möglich gehalten hat, dass sein Gegner einem solchen Verdacht der Raum gegeben habe, das mag als verzeihlich gelten. Dass aber Sie in der gleichen Verblendung verharren, das scheint mir nicht mehr entschuldbar. Bedenken Sie doch, dass Baricini nicht das geringste Interesse daran hatte, einen solchen Brief zu unterschieben. Ich spreche Ihnen nicht von seinem Charakter, den Sie nicht kennen, da Sie gegen ihn eingenommen sind. Aber Sie werden doch nicht annehmen wollen, dass ein Mann, der mit den Gesetzen Bescheid weiß, Monsieur, sagte sich erhebend Orso, wollen Sie bitte bedenken, dass die Behauptung, dieser Brief sei nicht das Werk des Monsieur Baricini, gleichbedeutend ist mit der Annahme, er stamme von meinem Vater. Die Ehre meines Vaters, Monsieur, ist die meine. Von der absoluten Ehrenhaftigkeit des Colonel de la Rabia kann niemand in höherem Grade überzeugt sein als ich, erwiderte der Präfekt, und außerdem ist der Urheber jenes Briefes jetzt bekannt. Wer ist es? Rief Colomba, ein paar Schritte auf den Präfekten zutretend. Ein elender Spitzbube namens Tommaso Bianchi. Wegen mehrerer Diebstähle, die er begangen hat, sitzt er im Gefängnis von Bastia, und im Laufe der Vernehmungen hat er die Enthüllung gemacht, dass er der Urheber jenes verhängnisvollen Briefes sei. »Ich kenne diesen Mann nicht«, sagte Orso. »Welches könnte das Motiv seiner Handlungsweise gewesen sein?« »Er stammt aus unserem Dorfe«, sagte Colomba, »und ist der Bruder eines früheren Müllers von uns. Er ist ein böser, lügenhafter Mensch, der nicht den geringsten Glauben verdient.« »Sie werden gleich erkennen«, fuhr der Präfekt fort, »welches Interesse er an der Sache hatte. Der Müller, von dem Mademoiselle de la Rebia soeben sprach, er hieß, glaube ich, Teodoro, hatte von dem Colonel eine Mühle gepachtet, die an dem Bache gelegen war, dessen Besitz Monsieur Baricini ihrem Vater streitig machte. Der Colonel, großmütig wie er war, zog von dieser Mühle fast keinen Vorteil. Nun glaubte Tommaso, dass, wenn das Anrecht auf den Bach dem Amtmann Baricini zugesprochen würde, Teodoro diesem eine weit höhere Pachtsumme würde zahlen müssen als bisher. Denn es scheint die Meinung zu bestehen, dass Monsieur Baricini dem Gelde nicht gerade abhold sei. Kurz, in der Absicht, seinem Bruder einen Gefallen zu erweisen, hat Tommaso den Brief mit der Unterschrift des Agostini gefälscht. Das ist die ganze Geschichte. Auf Korsika herrschen ja, wie Sie wissen, die Verwandtschaftsgefühle oft in so gebieterischer Weise, dass sie bis zum Verbrechen führen können. Ich bitte Sie, Kenntnis zu nehmen von diesem Brief, den ich vom Staatsanwalt erhalten habe. Er wird Ihnen meine Mitteilungen vollinhaltlich bestätigen. Orso las den Brief, der alle Einzelheiten von Tommasos Geständnis enthielt. Colomba, sich über des Bruders Schulter neigend, las mit. Als sie geendet hatte, rief sie, »Vor einem Monat ist Orlanduccio Baricini nach Bastia gereist, gerade als bekannt geworden war, dass mein Bruder zurückkehren werde. Gewiss hat er mit Tommaso gesprochen und ihm diese Lüge abgekauft. Mademoiselle«, erwiderte ungeduldig werdend der Präfekt, »Sie suchen alles mit gehässigen Vermutungen zu erklären. Ist das der richtige Weg, der Wahrheit auf die Spur zu kommen?« »Sie, Monsieur de la Rebia, verfügen über eine größere Kaltblütigkeit. Sagen Sie mir, welches ist jetzt Ihre Meinung? Glauben Sie, dass, wie Ihre Schwester anzunehmen scheint, ein Mann, der nur eine ziemlich gelinde Strafe zu gewärtigen hat, sich leichten Herzens einer Fälschung beschuldigen wird? Aus purer Gefälligkeit gegen jemanden, den er gar nicht kennt?« Orso las den Brief des Staatsanwaltes von Neuem, jedes einzelne Wort genau prüfend, denn seitdem er den alten Baricini wiedergesehen hatte, fühlte er ein steigendes Misstrauen in sich erwachen. Immerhin sah er sich schließlich genötigt einzugestehen, dass die Erklärung ihm zureichend erscheine. Colomba aber rief in heftigem Tone, Tommaso Bianchi ist ein Schuft. Er wird nicht verurteilt werden oder er wird aus dem Gefängnis entweichen. Dessen bin ich sicher. Der Präfekt zuckte mit den Achseln. Monsieur, sagte er zu Orso, ich habe Ihnen alles mitgeteilt, was mir berichtet worden ist. Ich ziehe mich zurück und überlasse Sie Ihren Erwägungen. Hoffentlich wird Ihre Einsicht sich als stärker erweisen als die Mutmaßungen Ihrer Schwester. Orso, nach einigen Worten der Erklärung von Colombas Verhalten, wiederholte, dass er den Tommaso jetzt für den einzig Schuldigen halte. Der Präfekt hatte sich erhoben, um zu gehen. Wenn es nicht schon so spät wäre, sagte er, so würde ich Sie bitten, mit mir zu kommen, um Miss Nevilles Brief in Empfang zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit könnten Sie dann dem Amtmann Barricini vielleicht wiederholen, was Sie mir soeben gesagt haben, und der ganze Zwist wäre zu Ende. Niemals wird Orso della Rebbia das Haus eines Barricini betreten, rief Colomba in höchster Erregung. Mademoiselle scheint sich als eine Art Leithammel der Familie zu fühlen, scherzte der Präfekt. Monsieur, sagte Colomba mit fester Stimme zu ihm, Sie lassen sich irreführen. Sie kennen den Advokaten Barricini nicht. Er ist der listigste, abgefeimteste Mensch unter der Sonne. Ich beschwöre Sie, verleiten Sie Orso nicht zu einer Handlungsweise, die ihn mit ewiger Schmach bedecken müsste. Colomba, rief Orso, die Leidenschaft lässt dich alles Maß verlieren. Orso, Orso, bei den heiligen Reliquien unseres Vaters, die ich euch übergeben habe, beschwöre ich euch, auf mein Wort zu hören. Zwischen uns und den Barricini ist Blut. Niemals dürfte die Schwelle dieser Leute überschreiten. Schwester, liebster Bruder, geht nicht dorthin. Oder ich verlasse dieses Haus und ihr werdet mich nie im Leben wieder zu sehen bekommen. Orso, Bruder, habt Mitleid mit mir. Und sie warf sich ihm zu Füßen. Es tut mir sehr leid, sagte der Präfekt, sehen zu müssen, dass Mademoiselle de la Rebbia sich den Gründen der Vernunft so unzugänglich erweist. Aber Sie, Monsieur, werden Sie eines Besseren zu belehren wissen. Dessen bin ich sicher. In der geöffneten Tür stehen bleibend, schien er zu erwarten, dass Orso ihm folge. Ich kann meine Schwester jetzt nicht verlassen, sagte Orso. Vielleicht morgen, wenn... Ich reise morgen zu ganz früher Stunde ab, erwiderte der Präfekt. Bruder, flehte Colomba mit gefalteten Händen. Wartet wenigstens bis morgen früh. Gebt mir Zeit, die Papiere meines Vaters noch einmal durchzusehen. Diese Bitte dürft ihr mir nicht abschlagen. Na gut, sieh die Papiere jetzt noch einmal durch. Dann wirst du mich wenigstens heute Abend nicht mehr peinigen mit deinem zügellosen Hass. Ich bitte Sie tausendmal um Verzeihung, Herr Präfekt. Mir selbst ist übel zumute. Es wird vielleicht am besten sein, wenn wir alles auf morgen verschieben. Guter Rat kommt über Nacht, sagte der Präfekt im Weggehen. Morgen wird, so hoffe ich, all Ihre Unentschlossenheit verschwunden sein. Saveria, rief Colomba, nimm die Laterne und begleite den Herrn Präfekten über den Platz. Er wird dir einen Brief für meinen Bruder mitgeben. Dann flüsterte sie der Magd noch einige Worte zu, die Orso nicht verstand.